So gern ich an die Leide. Mädel, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich han die gar so gern ich an die Leide. Bist so lieb und gut, schön wie Milch und Blut. Du musst bei mir bleiben, musst mir Zeit vertreiben. Mädel, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich han die gar so gern ich an die Leide. Oh, hör mein kleines Lied, es draußen Stimme, sie ruft dich wach, von Sehnsucht Schmerz durchglüht. Oh, zeig dein Köpfchen, ich harre nein, ich bitte Schätzchen, oh, sag nicht nein. Herzliebchen, mein unterm Rebendach, oh, hör mein kleines Lied. Herz liebt an mein Hund am Rebendach, oh, hör mein kleines Lied. O du schwarzbraunes Mädelein, du la la la la la, du la la la la la, du lässt mir keine Ruhe.